Ich bin nicht ready. Oh, das ist ein Stress. Ja, ja, ja. Alles ein Stress heute. Ich bin letzte Woche hingeflogen im Fahrrad. Wie? Mit deinen Spikes? Nee, da hatte ich die eben noch nicht und habe gedacht, ich kann es wagen nach dem kalten, verschneiten Wochenende. Und ja, ja, hat ja schon wieder 3 Grad, aber dass es in der Nacht halt noch gefroren war und dann auch noch viel neu hingeregnet hat, was alles wieder hingefroren ist, habe ich nicht bedacht und bin direkt aus dem Ort raus und erstmal hingeflogen. Und dann auch nicht geschalten, dass das ja noch ein guter Zeitpunkt ist, um auch wieder umzudrehen, weil wird ja nicht unbedingt weniger Eis auf der Fahrfläche. Und habe ich aber nicht gemacht, ich bin einfach weitergefahren. Ja, du bist männlich, da zieht man durch. Also wer da nicht durchzieht, der hat, der ist ein Loser. Okay, danke, da habe ich alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, Patrick. Ja, jetzt habe ich ja die Spikes. Jetzt habe ich mein Bike gepimpt. Ich hab's eh schon die ganze Zeit immer ein bisschen mit so Kleinigkeiten gepimpt. Das macht eigentlich auch richtig Bock, irgendwie so rumzuschrauben und so. Aber es war schwieriger als gedacht. Also Reifen wechseln, früher war es super easy, jetzt ist es ein richtiger Krampf. Ich fand es früher schon stressig, aber ich hatte halt immer auch so fette Reifen. Ja, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also die Vermutung liegt daran, dass die halt so Felgen haben, die schon... Das nennt sich Tubeless Ready, also wenn man ohne Schlauch fahren will, da kommt dann irgendwie so eine Dichtmasse rein und die haben deswegen extra so eine Rille und so eine Vertiefung und da musst du halt deinen neuen Mantel erstmal drüber bekommen und in meinem Mantel ist jetzt auch noch so ein Draht drin, damit es insgesamt die Form behält und der war auch super schwierig. Aber es stellt sich wieder mal raus, man muss einfach nur das richtige Werkzeug haben. Das habe ich mir dann schön im Internet bestellt, war innerhalb von ein paar Tagen da und dann ging es auch erstaunlicherweise leichter. Ich habe 1000 YouTube-Videos angeguckt mit Seifenlauge, die Felge und den Mantel bestreichen, beschmieren, dass es flutscht und so, aber ging komplett ohne. Das klingt super stressig, ey. Ja, ich habe es komplett unterschätzt einfach. Und dann im Geschäft irgendwelche Kollegen fragt die auch, ja, ich habe da beim letzten Mal beim ersten Mal habe ich 3 Schläuche kaputt gemacht, bis ich den drauf hatte und so. Und tatsächlich habe ich es auch hinbekommen, einen kaputt zu machen, konnten aber dann flicken und deswegen dann am nächsten Tag auch fahren. Und ich bin froh drum, dass ich wieder fahren kann. Auch wenn das Wetter scheiße ist, aber 1000 Mal lieber tue ich mich langsam bewegen, wie alle paar 100 Meter anhalten zu müssen wegen der Ampel und wegen der Ampel und wegen dem Kreisverkehr und wegen Stau und zu viele Autos und Unfall und keine Ahnung was. Dann lieber durch den Piss fahren, ist okay für mich. Echt kein Problem. Okay, wild. Ja, ich bin jetzt wieder zu Fuß unterwegs. Wieso das? Ja, weil mein Fahrrad steht noch bei meiner Mutter. Oh. Ja, aber das ist ein Thema für nach dem Intro, ne? Okay. Alles klar. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens & Crusoe. Herzlich willkommen, Bubi. Hallo, Patrick. Heute mal ganz kurz und knackig. Knappig. Bisschen knappig. Ja, willst du direkt reinstarten? Weil ich habe es mir nämlich auch aufgeschrieben. Ja, bei mir steht es tief drin. Das ist ein großes Bubi wird erwachsen Kapitel heute in der Folge. Ja, ich wollte gestern auch, weil ich wusste, dass es kommt, wollte ich einen Jingle basteln. Hey. Aber habe mich ein bisschen verzettelt. Ich wollte es so von wegen machen. Bubi wird erwachsen. Aber dann habe ich gedacht, was ist da eigentlich das Originallied? Weil ich brauche halt die Akkorde. Sonst, ich habe gedacht, es geht schneller. Ich google kurz die Akkorde, bevor ich die selber mir raushöre oder sowas. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch das We didn't start the fire, oder? Nee. Ist es nett. Und deswegen hatte ich auch ein Problem, weil da habe ich gedacht, wo bin ich jetzt gelandet? Ja, ich kenne das nur, die Melodie nur aus Fußball-Fanliedern. Ja, habe ich dann auch gedacht. Das ist so eine ich glaube, so die Hälfte von den Akkorden passt so ungefähr von We Didn't Start a Fire. Aber meine Stimme hat so gar nicht gepasst. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich halt We Didn't Start a Fire. Ist eigentlich auch scheißegal. Und dann hatte ich aber keine zweite Line da dafür. Und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, weil es spät abends war. Und dann, aber ich hätte es mega gefeiert, sonst hätte mega gut gepasst. Das wäre witzig gewesen. Ja. Naja. Aber ich glaube, ich werde noch erwachsener. Ja. Da haben wir noch Zeit. Also ich habe noch Zeit, das Ding zu basteln. Wenn ihr von diesem Fußball-Lied die Akkorde wisst, dann sagt es mir bitte, dann kann ich weitermachen. Ich bin im Moment zu dumm dazu. Gut, ja, großer Umzug war am Wochenende. Also der richtige Umzug. Der richtige eigentlich. Umzug. Der richtige Umzug ist, wenn man das Bett rüberstellt, würde ich sagen. Ja, schon, oder? Bett und Klamotten. Bett und Klamotten, weil du kannst ja dann nicht mehr da schlafen, wo du davor geschlafen hast. Ja, genau, das war nämlich das Thema dann auch am Abend. Ja, wo schlafen wir denn? Ja, hier. Habt ihr euch das gar nicht so genau überlegt zu dem Zeitpunkt? Ja, also hat sich's ergeben. Die hat sich dann ergeben. So. Okay. Ja, könnte man ja auch planen. Oder im Endeffekt, wie ich es gesagt habe, wenn das Bett da drin steht, wird es eigentlich klar, dass du nicht mehr zurück kannst. Ja, wie war die erste Übernachtung? Ja, auf jeden Fall interessant, weil im Schlafzimmer steht halt nur mein Bett. Und früher in meinem Kinderzimmer war mein Bett halt 70% des Boden, der Bodenfläche. Und jetzt steht es halt so in so einem Riesenraum und sieht richtig mickrig aus. Sieht aber verloren aus. Ja, aber rein vom Gefühl her habe ich mehr Platz. Aber alles sieht doch ein bisschen mickrig aus in eurer Wohnung, Bibel, oder? Vor allem, noch ein Beispiel, Maren hat so einen Teppich gehabt in ihrem Schlafzimmer, ein riesiger Teppich in ihrem riesigen Schlafzimmer, der ist jetzt im Wohnzimmer. Ja, der hat den ganzen Raum ausgefüllt, Bereich da. Der hat das Ganze, also 80% des Schlafzimmers hat der ausgefüllt und jetzt füllt er vielleicht 40% des Wohnzimmers aus. Ja, war eine wilde Angelegenheit. Du hast ziemlich spontan gefragt, ob jemand helfen kann beim Umziehen. Und das war dann am Samstag und dann haben sich ein paar Leute zusammengetan. Und morgens ging es los. Erst waren wir bei dir, dann waren wir bei Maren. Und ich war ein bisschen überrascht, weil eigentlich bin ich es gewohnt, wenn man zu so einer Umziehaktion eingeladen wird, dann steht einfach schon alles bereit und man trägt quasi das Haus raus oder die Wohnung raus und dann in irgendein Fahrzeug rein oder irgendeinen Anhänger rein. War bei dir nicht der Fall. Also es hat ein bisschen gewirkt, wie wenn du auch nicht ganz so vorbereitet warst auf die Situation. Ja, auf jeden Fall nicht. Ich hatte auch nicht viel Zeit, mich vorzubereiten. Aber man muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt nicht viel Zeugs. Ja, das war's dann auch. Das ist dann auch okay. Ich habe auch schnell gemerkt, im Endeffekt, das Bett kannst du nicht abbauen, da schlafst du in der Nacht noch drin. Deswegen, das ist eigentlich klar, dass man das immer an dem Tag noch abbaut. Und ansonsten war es eigentlich nur der Kicker. Der Tischkicker, genau. Da muss man schon die Füße wegspaxen, was sich als schwieriger herausgestellt hat, als es war. Ja. Oder als man gedacht hat. Ja. Weil man halt erst auf den Kopf drehen musste, dass man die Füße anständig wegkriegt, ohne sich irgendwie zu verletzen oder arg zu verrenken, um den Tischkicker zu heben ohne Fuß. Und das hätte ich auch alleine schon gar nicht hinbekommen. Keine Chance, den zu drehen. Nee. Von dem her bin ich da froh, dass ich so Leute wie ich habe. Ja, ich wollte eigentlich nicht nachher im Transportfahrzeug drinnen stehen und das Einräumen so Tetris-mäßig, das mache ich eigentlich gar nicht gerne und ich kann das auch nicht wirklich gut. Hat sich dann doch so ergeben, dass ich mit David dann da drin stand und wir uns überlegen mussten, wie machen wir das jetzt, weil wir wussten, der Tischkicker muss mit. Und der Tischkicker hat halt das Problem, du kannst den nicht stellen, weil dann steht er ja auf diesen Griffstangen. Die willst du, glaube ich, nicht abmontieren. Das ist, glaube ich, ein Riesengefricke. Und wenn du ihn auf dem Boden legst, kannst du ja auch auf die Stangen nichts draufstellen, weil nachher verbiegt sie noch irgendwie. Weiß ja auch nicht, was noch Schweres kommt. Deswegen haben wir dann einfach entschieden, wir müssen ein zweites Mal fahren für den Dinger. Und dann haben wir noch deinen Grill mitgenommen. Das hat dann auch gepasst. Und ich war sogar relativ stolz drauf, wie ich das dann da reingestapelt habe. Es war wirklich nicht so viel. Also man musste nicht komplett stopfen, weil dann wäre es, glaube ich, doch nicht so gut gewesen. Aber für das, was man gebraucht hat für die Fahrt, habe ich das Gefühl, ich habe alles schön ineinander gestapelt, schön auch noch ein paar Decken rein und den Spiegel zwischen die Matratzen, fand ich auch einen richtig smarten Move. Ja, der ist smart. Und dann war zumindest schon mal die erste Fuhre, beziehungsweise dann noch die zweite mit dem Tischkicker, war dann drüben und dann habe ich gemerkt, ja, bei deiner neuen Wohnung muss man doch dann schon einige Treppen hochlaufen. Und da hatte ich dann auch schon wieder gar keinen Bock drauf. So tragen und so ist okay. Und dass man in der Wohnung oder im Haus dann noch Treppen hoch oder runter muss. Aber vor dem Haus, das ist schon nochmal ein bisschen fies so. Ja, das ist schon hart auch. Aber wenigstens ist man frei. Die Treppen sind gerade und jetzt ist kein Treppenhaus. Ja, man hat rechts und links Platz. Also man kann mit mehreren Leuten auch die Sachen hochtragen. Ja, genau. Nur zu zweit oder so. Ja, es macht so ultra keinen Spaß. Also ich hatte auch so gar keinen Bock, aber es ist halt ein Geschäft, das muss man halt machen. Und man muss, glaube ich, durchziehen, damit es einfach gemacht ist. Wenn man da anfängt, mit Pause zu machen oder so, das geht nach hinten los. Und dafür bin ich dann eigentlich auch relativ zufrieden damit, wie es gelaufen ist, weil wir waren ja eigentlich super schnell fertig. So ja, Einzel oder so. Was auch niemand gedacht hätte, ist, dass wir da, wo wir bei Maren waren, da mussten wir deutlich mehr mitnehmen, dass wir da alles in diesen einen, in den Ducato, der Fiat Ducato war das Fahrzeug. Der Dukes. Da hat alles reingepasst. Wir waren zwar ab und an dran, Sachen wieder rauszuräumen, um noch mehr reinzubekommen. Und irgendwann haben sogar, also ich bin immer ein Freund davon, einfach mehrmals zu fahren, weil ich immer Angst habe, dass das kaputt geht da dabei, weil man legt Sachen aufeinander drauf und irgendwas ist halt ganz unten und das muss die ganze Last halten. Und man weiß es ja nicht, wie stabil seine Möbel sind. Und da habe ich gedacht, ja, lass lieber keinen Stress machen, vielleicht bevor man 10 Mal rumräumt, in der Zeit ist man auch hin und her gefahren. Hat aber in dem Fall nicht gestimmt. Wir haben alles raus und reingeräumt und dann das Ding richtig bis nach oben hin voll gemacht. Sogar der Teppich hat noch reingepasst, der riesige. Weil das Problem war, der ist länger als der Dukes Laderaum lang ist. Das heißt, wir mussten ihn so diagonal reinfädeln und dann 2 Knicke machen, dass der irgendwie reingeht. Aber das hat dann auch irgendwie geklappt und wir waren dann irgendwie in so einem Modus drin, dass alles, was wir noch hatten, das passt dann auch noch. Das war eine Challenge ab da. Ja, yes. Und das hat mir besonders gut gefallen an dem Tag. Das hat dann wieder Spaß gemacht. Weil wenn man halt so denkt, ja, der passt das noch rein und hey, lass mal das so machen. Ja, und wenn man sich als Gruppe dann feiert, so ja. Muss man, wir brauchen einen Knick und alle versuchen, einen Knick in den Teppich reinzumachen. Ja. Und dann ist der Knick drin und es passt rein und alle jubeln, dass sie das jetzt geschafft haben. Ja, stark. Ja, das Hochtragen war ätzend, genauso wie ganz schlimm war der Tisch, die Tischplatte. Oh, ja. Da bin ich froh, dass mein Esszimmertisch bis vor die Haustür bzw. bis an den Ort geliefert wird. Ja, der ist das gleiche Kaliber, wenn nicht noch größer, oder wie ist der? Der ist größer, aber aus Holz. Ich weiß nicht, wie sich das verhält. Ja, ist schon deutlich leichter. Aber es ist halt, was war es, Eiche oder sowas, ist halt auch massiv. Ja. Aber da bin ich froh, dass ich jetzt morgen mal den Kollege vom Hofmeister anrufen kann und mal fragen kann, wie sieht's aus, weil er hat gemeint, der Tisch sei schon da, aber die Stühle nicht. Ja. Die Stühle werden diese Woche geliefert. Also morgen mal nachfragen, ob die denn schon was am Start haben. Ja, der Steintisch war wirklich eigentlich so der Endgegner bei dem ganzen Umzug, weil der sieht eigentlich nicht so, der ist nicht riesengroß von der Fläche und auch nicht, wirkt nicht super dick, aber ist einfach scheiße schwer. Also wir haben den wirklich zu viert hochgetragen. Und wenn du halt Treppen läufst, müssen die unteren ja immer mehr machen wie die oberen. Und oben, gerade bei dieser Tischplatte, hast du ja nicht irgendwas gehabt, einen Winkel zum Festhalten oder so. Hast einen scheiß Griff auch noch gehabt. Ja. Oben rutscht die halt immer raus. Ja, ja. Die von unten müssen so ein bisschen nachschieben, dass du, also du musst, die unten müssen ein bisschen schneller laufen, dass es dich oben so weg, dass es dir in die Hände reindrücken. So. Ja, quasi. Oder weniger. Kleine Tipps, kleine Umzugstipps am Rand. Ja, aber ich frage mich manchmal, wie das Leute hinbekommen, die, weiß ich nicht so kräftig sind oder ein bisschen tollpatschig sind oder so. Die müssen ja auch ab und zu umziehen und dann, was machen die dann? Holen die jemand oder sagen die, nee, das schaffen wir schon, ich habe Freunde, die können das. Und nachher hast du so einen Freundeskreis, wo alle 2 linke Hände haben und niemand kriegt es gebacken, dann fliegt doch die ganze Zeit was runter und du machst alles Mögliche kaputt. Wenn ich allein schon dran denke, dann läuft es mir eiskalt auf den Rücken runter, weil ich kann das gar nicht. Immer eine kleine Schramme bei euch im Gelände reingemacht, den Grill. Aber das hat mir schon richtig weh getan. Die sehe ich schon gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich sie verursacht habe. Ja, da aus der Nummer komm ich schnell raus. Also. Dann sind wir uns eck rumgelaufen, da war eine viel tiefere Schramme von irgendeinem anderen Umzug. Ja, die war gut gecovert. Ja, ich bin noch erwachsener geworden in der Woche. Aha. Und zwar habe ich diese Woche tatsächlich auch Lampen aufgehängt, das erste Mal in meinem Leben. Ja. Und ich bin ja kein Elektriker, ich bin nicht mal Mechatroniker. Okay. Und habe eigentlich von Elektrotechnik keine Ahnung. Und habe mir gedacht, ja, das ist hier wirklich nicht so schwer, das kann nicht schwer sein. Und so war es auch. Ja. Ja, es ist wirklich super simpel. Das größte Problem ist, wenn du an der Decke bist und du willst eine Lampe dahin hängen, musst du ja zeitgleich die Lampe heben und anschließen. Ja. Und ich hatte so und das über Kopf. Und ich hatte so eine quadratisch-förmige Lampe, die hängt jetzt in der Küche. Und ich kann mit meinem langen Arm nicht außen rum, dass ich die Lampe heben kann und mit meinem linken Hand anschließen kann. Und ich habe das 10 Minuten probiert und dann habe ich verzweifelt meinen Kumpel Paul angerufen. Hey Paul, du musst mir helfen. Ja. Dann kam er tatsächlich vorbei und hat mir die Dinger aufgehängt. Und dann, das sind ja einfach nur 2 Kabel und fertig. Ja, manchmal ist ein 3. Kabel dran, macht aber keinen Sinn, weil das Erdungskabel, also wenn die Lampe nicht mal ein Metallgehäuse hat, macht das gar keinen Sinn. Aber man schließt halt mit an, dass, falls irgendwas nicht hebt, hängt es wenigstens an den Kabeln dran. Ja, du hast, das hat mich auch noch gewundert gehabt, du hast mir irgendwann mal ein Bild geschickt gehabt mit, ja, ich habe eine Lampe und da ist irgend so ein Bewegungsding an und ich will, dass die nur an- und ausgeht, wenn ich den Lichtschalter betätige. Da habe ich auch gedacht, hä, ist der nicht Mechatroniker? Kriegt er das denn gebacken? Ich habe keine Ahnung. Ja, witzig. Ich kann einen Sensor anschließen im Geschäft, das kriege ich hin, weil ich das schon öfters mir gesehen habe bei Elektrikern. Das kriege ich hin. Ja. Ist kein Problem, aber ich verstehe es nicht. Na, vielleicht kommt es ja ein bisschen mit deine. Es wird schon. Ich weiß, was Plus und Minus ist. Ich hab auch die Lampe, wo hier im Studio ist, eine ganz coole, weil da wird die Fassung, ist nur ein ganz dünnes Blech, also super zum Halten. Und man kann erst das Blech hinschrauben, dann ist das fest, da ist die Lampe, also das Leuchtmittel noch nicht mit dran. Und dann sind sogar diese Kontakte nur, die muss man nicht schrauben, sondern die werden so mit einer Federzuklemme einfach reingemacht an so einen Anschluss dran. Mhm. Und dann klipst man die ganze Lampe drauf und dann ist in der Mitte so ein Kontakt und der gibt es dann an die Lampe weiter und dann ist die super easy zu montieren. Ja, aber um mich nochmal zu verteidigen wegen der Lampe, die einen Bewegungsmelder drin hat, ich habe da auch nicht drüber nachgedacht. Ja, das war vielleicht das Problem. Ich wäre wahrscheinlich schon drauf gekommen, aber manchmal fehlt mir so das um die Ecke denken. Weil sowas, wo ich mich nicht auskenne, da ist das meistens das Problem. Einmal kurz einen Schritt zurückdenken. Ich glaube, bei Lampen kann man sogar nichts kaputt machen, weil egal wie rum man sie anschließt, also fast egal, solange blau und braun irgendwo sind, leuchtet die eigentlich auch, denke ich mal. Ja, ich glaube, so ist es. Ja, so ist es. So ist es. Ja, und dann hatte ich noch einen speziellen Fall. Und zwar habe ich unten in meinem Keller habe ich 2 so Deckenlampen, die kommen direkt in die Decke rein, da ist eine Bohrung drin. Hm. Und dann sind die so mit so 2 Spannfedern, steckst die einfach nur rein. Und davor musst du sie anschließen und die sind in Reihe geschalten. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ja, dann müsste ich eigentlich nur das anschließen, weil da gehen ja 2 Kabel in diese Vago-Klemme oder was auch immer das ist rein. Ja. Und ja, schließe ich einfach an und dann drehe ich den Lichtschalter und es geht. Das ist einfach ein Erfolgserlebnis, weil so eine Lampe gibt dir direktes Feedback. Ja, deswegen sind die ersten Schaltungen, die man, wenn man so sich mit Elektrotechnik befasst oder generell Elektronik und auch Mikrocontrollern, sind immer die ersten Anwendungsbeispiele, sind irgendwelche Lampen, die leuchten und ein Schalterle dazwischen und dann hat man Spaß des Zorns. Das ist super. Gefällt mir gut, Lampen anschließen, muss ich noch ein bisschen machen, ist kein Problem. Wie viele fehlen noch? Oh, einige. Ich schätze mal so über Daumen gezogen, so 5 oder 6. 5 oder 6. Ich finde Lampen raussuchen auch super schwierig. Mach ich ja, gar nicht ich gern. Bin, wahrscheinlich bin ich da einfach so der Typ, kaufen und dann ist halt eine Lampe. Also ich bin da nicht so der Überleger, der sich da, ja, passt die Lampe zu meinem Sofa oder so, weil das macht irgendwie in meinem Kopf wenig Sinn. Ja, schwierig. Ist schwierig. Lampen im Laden sehen sie dann auch anders aus. Da hängen sie zwischen 1000 anderen Lampen und du musst ja eigentlich wissen, wie sieht es bei mir an der Stelle aus, wo es hin muss. Also selbst wenn, also du brauchst auch viel Vorstellungskraft, um zu wissen, ja, passt es jetzt. Ja. Und lieber dann für was Schlichtes entscheiden, das höher wahrscheinlich überall hinpasst, wie irgendwas Fancyes, wo, keine Ahnung, auch noch farblich und alles Mögliche. Ja, aber gibt bestimmt online irgend so ein Lampen24.com, wo man ein Bild von seinem Wohnzimmer hochladen kann und dann die Lampe reinziehen. Hey, Ikea macht das doch, oder? Echt? Mit Möbeln. Nee, Möbeln geht das, glaube ich. Aber mit Lampen weiß ich nicht. Das scannt muss sein. Ja, die verkaufen ja auch Lampen wahrscheinlich. Kann man die schon auch irgendwie da reinwurschteln. Ja, du scannst deinen Raum, soweit ich weiß. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich habe schon mal davon gehört. Und dann kannst du die Möbel platzieren und haben die automatisch die richtige Größe. Und du kannst dir dann vorstellen, ob das Schränkle, die Schrankwand, das Sofa, das Bett jeweils in den Raum reinpasst. Ja, nice. Verrückt heutzutage, was da geht. Ja, und heute ist mir eine Lampe verreckt. Eine Glühbirne. Nee, der Baustrahler aus dem GZ. Der LED-Baustrahler. Ausclean und dann auch noch kaputt gemacht. Ja, ich habe nur eingesteckt, dann ging er 5 Minuten und dann auf einmal hat es Klick gemacht und hat die Sicherung rausbatcht. Dann habe ich ihn mal probiert, woanders einzustecken, weil ich wusste nicht, ob es jetzt der Baustrahler ist oder ob es irgendein anderes Gerät die Sicherung rausgeballert hat. Ja. Hat es dann auch nicht funktioniert und dann habe ich mal das Gehäuse aufgemacht, dann kam Rauch raus. Oh. Ja. Ist LED, generell bei Elektrik schlechtes. Verstehe ich nicht. Was ja, los? Da geht halt auch irgendwas hops. Ja, aber was? Alles, was verbrennt, raucht immer ein bisschen. Ja. Und bei Strom ist es wahrscheinlich, dass es verbrennt. Und dann hatte ich Schiss und hab ihn auf den Balkon gelegt. Oh. Weil ich musste dann gehen, hierher. Oh, jetzt gerade eben erst ist passiert. Ja, ja. Oh, scheiße. Aber gut, dass du immer noch die Baustrahle im Einsatz hast bei dir. Dass du der ist super. So wenig Licht hast, dass du die noch brauchst. Ja, sorry. Was sich auch lohnt, ist einfach so eine Baustellenfassung hinzumachen, dass da einfach eine Lampe ist. Und manchmal gewöhnt man sich sogar an die Baustellenfassung. Sieht zwar wirklich super schlicht aus und super hässlich, weil man das Kabel auch noch sieht. Aber solange man das Licht hat, und das braucht man in den meisten Fällen. Ja, ich habe gestern schon einem Kollege geschrieben, mit einem geredet, er soll mir 3-4 Baustellenfassungen mitbringen, weil ich besitze nicht so viele. Die, was ich besitze, habe ich schon verbaut. Ja. Und er hat es aber vercheckt, sonst hätte ich jetzt Licht. Oh, und dann wäre vielleicht der Dinger nicht bei dir kaputt gegangen, sondern erst wieder nach denen zurückgeben. Wahrscheinlich. Tja. Ja, naja. Ja, nicht nur du bist Erwachsener geworden. Oh. Ich bin auch Erwachsener geworden und jetzt kann ich endlich drüber sprechen, weil es bahnt sich schon sehr lang an und war auch schon relativ lange klar, dass es darauf rausläuft. Aber erst, wenn man dann beim Notar war und eine Unterschrift hat, dann ist es safe. Und zwar bin ich jetzt wie muss ich es richtig sagen? Ich habe ein Haus gekauft. Ich bin noch nicht der Besitzer, ich bin noch nicht der Eigentümer. Das ist ja auch so ein ganz, ganz wichtiges Ding da bei dem ganzen Notar-Grundbuch-Quatsch. Haben ein Haus gekauft. Der Zukunfts-Patrick besitzt ein Haus. Der Zukunfts-Patrick, der dann vielleicht in 1,5 Jahren da mal anfangen kann, das Ding komplett zu renovieren, was sich auch noch zieht. Ja, wenn es gut läuft, vielleicht sogar schon im Frühjahr. Nice. Schauen wir mal, da gibt es wahrscheinlich auch richtig coole Updates, hoffentlich. Wird ein großes Projekt. Ja, glaube ich. Wahrscheinlich das größte Projekt so im Leben. Aber ja, wir sind sehr happy da damit. Es passt alles. Wir hatten immer das Kriterium, dass es alleinstehend sein muss. War wichtig, weil dann kann man laut sein. Ja, wichtig. Für Bibi war ein Garten wichtig und da ist um das Haus drumherum sehr viel Garten, sehr viel Grundstück drumherum und hat auch sonst eigentlich so alles. Also das waren eigentlich so die Hauptargumente. Und möglichst nah hier in Almersbach, wo wir eh schon sind, dann fällt alles ein bisschen leichter. Und ja, wir haben, glaube ich, jetzt bestimmt 2-3 Jahre gesucht oder so. Und dann hat es sich durch ein glückliches Ereignis mit deiner Schwester dazu ergeben, dass die das irgendwie so mitbekommen hat bei der Altpapiersammlung, dass die Frau ihr Haus nach und nach ausräumt, weil sie es vermutlich verkaufen will. Und dann haben wir einfach mal lieb nachgefragt und uns das zeigen lassen. Und das ist eine super nette Frau. Und dann haben wir uns dazu entschieden, das zu kaufen. Sehr gut, das ist eine gute Story. Vor allem, dass das so nebenbei so passiert ist. Nicht durch irgendwelche eBay-Kleinanzeigen oder sonstige Portale. Ja, ich bin auch sehr froh drum, weil bis jetzt bei den Sachen, wo wir davor schon Interesse hatten und auch schon mit der Bank geschwätzt haben und wie kann man das finanzieren und so weiter, waren immer andere Leute im Spiel und dann wird es immer eklig, weil der Verkäufer denkt halt, oh ja, wieso sollte ich nur das nehmen, was es wert ist? Wieso sollte ich nicht das nehmen, was die Leute bis an die Äußerstes bereit sind, für ein Haus zu zahlen? Wieso sollte ich das nicht nehmen? Und das war dann nicht der Fall, dadurch, dass die nirgends ausgeschrieben war, gab es keine anderen Interessenten und dann war das alles deutlich entspannter und, ja. man konnte sich auch ein paar Wochen Zeit lassen, weil bis du dann alle Dokumente hast und hier und da. Klassische Win-Win-Situation. Glaube ich auch. Ja, ja, auf jeden Fall. So wie du es erzählt hast. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wie wird das Haus übergeben? Komplett leer oder bleibt da noch was stehen? Ist das irgendwie... Es ist sogar im Kaufvertrag steht es dann drin, wie das Haus übergeben muss. Bei uns steht immer Besen rein drin, aber es wird nicht durch den Notar geprüft. Denke ich mir, oh ja, wäre ein bisschen unnötig, aber Besen rein ist halt auch sehr... variabel. Ist sehr variabel. Ja, die Frau, die drin wohnt, zieht in so ein altersgerechtes Wohnen, eine ganz neue Wohnung, wo gebaut wird im Allgäu. wo hoffentlich sehr schön ist. Und ein paar Möbel, weiße, dass er die mitnehmen kann. Zum Teil auch einen Einbauschrank, der eigentlich ganz cool ist, weil der den Platz in einem Schlafzimmer komplett ausnutzt. Also da wurde extra eine Nische gemacht, nur für den Einbauschrank. Und der passt genau da rein. Kann sein, dass so ein Schrank dann teuer ist, wenn der Maß angefertigt werden muss. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und so Regale im Keller und so, denke ich, die kann man auch weiter benutzen. Und so Sachen wie der Rasenmäher, eine Garage, der richtig krass sein soll, scheinbar. Solche Sachen brauchst du ja alles nicht, deswegen bleibt es da. Also wir schwätzen das auf jeden Fall nochmal, was sie, also sie kann das sagen, was sie nicht braucht und wir können auch sagen, was wir nicht brauchen. Und alles, was wir nicht brauchen, müssen die entsorgen. Und ja, irgendwann sagt sie dann hoffentlich, jetzt ist soweit, sie kann umziehen und dann kommt die große Schlüsselübergabe. Und ja, dann geht's los. Ah, nice, ey, nice. Das wird eine coole Zeit, Patrick, da freue ich mich drauf. Ja, es wird, glaube ich, eine stressige Zeit. Ja, das auf jeden Fall auch. Ich bin auch gestresst und ich habe kein Haus gekauft. Aber es gab bei euch trotzdem, dadurch, dass das so groß ist wie ein Haus und ihr, ja gut, die Böden habt ihr nicht renoviert, das wäre dann nochmal was geworden. Ja. Aber trotzdem, bis da alle Wände einfach gestrichen sind, gehen einfach schon ein paar Wochenenden ins Land. Ja, auf jeden Fall. Wir kriegen es ja auch mit bei anderen Freunden, die gerade bauen. Bei denen zieht sich das ja auch richtig. Ich war jetzt am Wochenende in dem Haus drin und es sieht schon zum größten Teil fertig aus, aber halt dann auch noch nicht ganz. Überall gibt es immer noch was zu tun, ja. Und so. Und steht auch noch das Baugerüst drumherum und fehlen noch, keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht, was da alles fehlt. Aber so trotzdem ist viel auch schon gemacht, die Wände, die Böden und keine Ahnung, das ist auch spannend bei der. Aber was richtig cool ist, finde ich zumindest, weil ich gern so beschäftigt bin, dass ich einfach heimkomme und dann einfach direkt reinlaufe und ich sehe direkt, hier kann ich weitermachen und danach mache ich das und danach mache ich das. Aber das ist vielleicht auch das Problem, weil ich fange immer 10 Sachen gleichzeitig an. Ja, aber solange du noch Bock hast auf das ganze Sache, also solange es dich motiviert und vor allem du kommst ja nach der Arbeit heim, um dann weiterzuarbeiten. Ich glaube, solange das der Fall ist, ist noch alles im grünen Rahmen. Ja, irgendwann kann es halt sein, du wurstelst so lange rum und sagst, scheiß auf die letzte Lampe, ich habe gar keinen Bock mehr jetzt. Aber kommt, glaube ich, auch darauf an, wie gut alles klappt. Also wenn halt bei jeder Sache, die du anfäschst, wieder irgendwas kaputt geht oder irgendwas nicht so klappt, wie du dir vorstellst. Und dann fehlt da dir das Werkzeug und das Ersatzteil. Und ja, dann ist halt Katastrophe. Das wäre nichts. Aber Stand jetzt ist super, weil ich habe abends immer dann Abendprogramm. Und dann habe ich immer so 2-3 Stunden dazwischen. Das ist auch die perfekte Zeit, um irgendwas zu schaffen. Und dann bin ich dann auch beschäftigt. Sehr schön. Das ist gut. Bist du schon im Weihnachtsfieber? Das hat man letztes Jahr um die Zeit schon mal. Und zwar hat mich letzte Woche Dienstag ein Kollege auf Montage gegangen und der hat danach Urlaub und der hat gesagt, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Deutlich zu früh war. Auf jeden Fall viel zu früh. Weil wir es von neues Jahr hatten, wie lange man das sagen tut, oder? Wie lange man das sagen tut und wie viel früher man das sagen kann, hat man letztes Jahr schon. Wir haben, glaube ich, so die Regel gesagt, so 5 bis 10 Tage plus minus. Plus minus, ja. Ich glaube, das passt eigentlich auch ganz gut. Ja, also ich mein, Leute. Es ist ja auch nicht so wichtig, jemanden, den man immer sieht, das dann einfach nett zu sagen. Aber die Leute, die jetzt noch 2 Wochen arbeiten müssen, ne, für die ist halt nicht so in greifbarer Nähe. Und ja, ich habe uns auf jeden Fall nochmal was mitgebracht. Du hattest ja beim letzten Mal Gutste dabei. Oh, da ist eine goldene Box vor uns. Die geht super schwer auf. Alter, da ist auch allerlei Gutsle drin. Das sieht richtig schön aus. Dann nimmst du es mal zu dir. Okay, wo fangen wir an? Da sind Terrassen drin. Butteress mit wie heißt das? Streusel? Hagelzucker. Boah, wo fangen wir an? Ich glaube, ich nehme so ein blumenförmiges Ding mit so einer halben Walnuss obendrauf. Ich bin eigentlich nicht so der Nuss-Fan. Ja. Also Nuss im Normalfall als Keks oder so, sondern nur pur. Aber ich probiere das jetzt einfach mal. Einfach mal was Neues wagen. Ich fange mal an und dann kannst du schwätzen. Genau. Also die sind größtenteils von Bibis Mom. Und von der kommt dieser Trick mit dem Apfelschnitz, den ich letzte Woche erzählt habe. Apfelschnitz rein und dann kannst du die immer wieder anpassen, justieren, wie weich oder hart du sie gern hättest. Weil ein paar Gutsle können ja auch nicht weich sein, ist auch nicht geil. ja, es sind auch neue dabei. Zum Beispiel die da hier mit der Schokolade drauf, die sind so leicht grünlich, die sind mit Pistazie. Die, finde ich, sind irgendwie dieses Jahr die geilsten. Aber Pistazie, vielleicht auch nur, weil sie neu sind. Ja, Pistazie ist irgendwie wild. Ich bin eher so der klassische Gutslist-Typ. Der klassische Gutslist-Typ, die Snickers-Gutsle oder was? Ja, die sind auch ganz klassisch. Du, aber ich habe mich schon immer mal gefragt, so manche fangen an, so Anfang Dezember Gutsle backen und manche machen das bis kurz vor Silvester. Aber wie lange kann man eigentlich so ein Gutsle aufheben? Weil das ist ja eigentlich auch nur ein Keks und wenn man dann normal eine Kekspackung offen stehen lässt, ist es ja auch nicht so gut, oder? Also ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, dass ein Gutsle geschimmelt hat. Ja, aber warum nicht? Weiß ich nicht, weil da einfach so wenig Feuchtigkeit drin ist, dass es nicht passiert. Oder so viel Zucker, ich weiß es nicht. Es sollte mir mal irgendjemand erklären. Das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Gutsle-Haltbarkeit. Ja, ist wild. Ja. Aber hast du schon mal die ein oder andere Weihnachtsplaylist angeworfen jetzt? Nee, noch gar nicht. Aber ich wollte letztens mal auf Spotify mal wieder Top 50 Deutschland hören oder Top 50 global, einfach nur aus Interesse. Da ist alles Mögliche schon wieder drin mit Weihnachten und da habe ich gedacht, nee, das ist zu früh für mich. Aber neue Weihnachtslieder oder auch alte? Ja, die Klassiker, nur Klassiker. Nur Klassiker? Mhm. Okay. Ja, wieso gibt es einen Banger, der dich dieses Jahr richtig umgehauen hat? Nee, ich bin noch gar nicht so drin. Ich habe einmal so, also was ich feiere, sind so diese alten 50er, 60er Jahre Weihnachtslieder, wo auch noch so ein bisschen schäbig aufgenommen sind und auch manchmal ein bisschen schief klingen oder sowas. Aber da habe ich einmal die Playlist, die ist irgendwie sentimentale Weihnachten, reingeballert und die hat mich irgendwann genervt, irgendwie dieses Rumgesinge und Gejaule von den Weihnachtsliedern. Fand ich scheiße, habe ich dann irgendwann wieder ausgemacht. Aber es gibt einen Banger, der ist ein bisschen ein Ohrwurm. Ich weiß nicht wieso, da ist einmal Bibi heimgekommen, hat gesagt, gerade lief ein komisches Lied im Radio, ich habe einen Ohrwurm davon. Und dann habe ich gesagt, ja, wie hieß es denn? Ja, das hieß irgendwie, oder der hat gesungen, der Weihnachtsmann ist eine Frau. Und das Lied ist ganz, ganz verrückt. Ich habe mir das jetzt schon ein paar Mal angehört und ich habe es auch da direkt laufen lassen, dass sie natürlich an ihrem Ohrwurm festhalten kann und hatte danach auch einen Ohrwurm von dem Lied. Und ich habe das jetzt schon so oft gehört und ich check nicht, um was es geht bei dem Lied, weil zwischendrin kommt immer so ein bisschen Gebrabbel. Es wirkt so wie eine Parodie des Lied, aber ich glaube, es ist einfach ernst gemeint. Aber dadurch, dass ich nicht verstehe, um was es geht, checke ich einfach nicht, was es überhaupt sein soll. Also es ist auf jeden Fall ein Ohrwurm. Ich glaube, ich weiß, wieso es ein Ohrwurm ist. Ja, das weiß ich nicht. Es gab schon lange keinen Status mehr. Vielleicht schaffst du es, das zu verlinken. Ansonsten, ihr findet es. Obwohl, ich glaube, es ist sogar schwierig zu finden. Heißt das, der Weihnachtsmann ist eine Frau? Das heißt, der Weihnachtsmann ist eine Frau. Ich kann mal ganz kurz gucken, von wem es ist. Nebenbei. Ich glaube, das ist ein Banger. Ich glaube, das kann man sich mal anhören. Von Andreas Dorau. Ist das? Ja. Eigentlich ein cooles Cover. So ein Stoffmännle drauf, so ein selbstgebasteltes. Im Tannenbaumkostüm mit einer Gitarre. Und klingt auch so, wie wenn das einfach so ein Sammelsurium aus lauter Weihnachtslieder ist. Aber das Komische ist, wieso läuft genau das Lied im Radio? Also es war, glaube ich, nicht so, die haben manchmal so, ich glaube, dienstags haben sie Musikclub Deutschland bei SWR1 und da laufen halt deutsche Lieder, da hätte es reingepasst. Aber soweit ich weiß, war es nicht Dienstag. Deswegen hat jemand gesagt, das ist ein super Weihnachtslied, das spielen wir jetzt. Also es klärt sich, glaube ich, auf, wenn ihr das Lied einfach anhört. Das ist ein bisschen crazy. Ja, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, okay, sehr gut. Ja, wo wir gerade bei Musik sind, ich hatte eigentlich keine Karten fürs Festival, fürs Happiness Festival nächstes Jahr, bin aber doch jetzt spontan doch reingerutscht und wollte mal ein paar Interpreten sagen, die da vorkommen. Weil du nachgerutscht bist auf irgendeiner Liste, auf einer Warteliste oder was? Nee, und so bekannter das Cedric. Dem hat das Line-Up nicht so zugesagt und hat dann seine Karten loswerden wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, eigentlich ist es auch nicht ganz meins, aber ich habe Bock auf das Wochenende, weil es einfach Spaß macht generell. Und es kommen Alligator, Scooter, Sido, Provinz, Chiago, 01099 und Paula Hartmann. Das sind so die Großen. Ja, hätte ich auch direkt abgesagt, glaube ich. Ja. Hätte ich das im Vorhinein, also ich habe es ja im Vorhinein gewusst, was da auf mich zukommt, aber Ja, auf die Musik habe ich nicht so Bock, aber auf das Drumherum. Aber Ski-Agu ist doch der Shit, oder? Ja, aber ich glaube, die Leute. Ich glaube, ich bin schon zu alt für Ski-Agu. Ich glaube auch, ich bin deutlich zu alt für Ski-Agu. Ja. Weiß nicht, was man da, auf was da ankommt irgendwie. Ich habe mich da auch noch nie reingehört, aber ich glaube, ein bisschen nervig, würde ich behaupten. Auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Ganz viel Jugendsprache, glaube ich, drin. Gibt es irgendwas ein bisschen Kleineres, was man kennt, was vielleicht cooler ist wie die Haupt? Weil manchmal sind ja die Hauptacts gar nicht so das Krasse, wie ich schon mitbekommen habe. Also ich persönlich, auf den einzigen Interpret, den ich mich so richtig freue, okay, zwei Scooter ist schon lustig. Ja, aber kann ich auch nicht feiern, glaube ich. Ja, ich glaube schon, wenn du dich bist, ja, wenn, schon. Wenn dich bist, vielleicht am 1. Mai kann ich es feiern, ja. Und das ist auch schon der einzige Tag im Jahr. Ja, also auf das, was ich mich freue, ist Paula Hartmann. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Die macht auch, ja, kann man schon sagen, die macht Hip-Hop eher in die Pop-Richtung, aber mit richtig coolen Texten. Und da freue ich mich am meisten drauf. Das, da kannst du vielleicht mal reinhören, Empfehlung an der Stelle. Sehr gut. Ja, da gibt es ein Album, ich suche mal kurz raus, so parallel. Und das gefällt mir gut. Da kann ich eigentlich jedes Lied aus dem Album hören. Und zwar heißt es Nie verliebt. Ich habe mir auch mal überlegt, ich hatte es mir aufgeschrieben, haben wir da schon drüber geredet? Mittlerweile bin ich sogar noch vergesslich geworden. Ob es Alben gibt, also ich habe es in einem TikTok gesehen, und zwar 10 von 10 Alben. Heißt, du findest jedes Lied auf dem Album gut, du würdest nichts wegdrücken. Ja, das ist so ein Album. Das ist so ein Album. Ja. Da habe ich auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lieder von 10 gespeichert in meine Lieblingssongs. Okay. Und keins, wo man kann ja Lieder, zumindest bei Apple Music, kann man die einfach rauswerfen und dann werden die auch übersprungen. Also wenn es wirklich ein Lied ist, wo du sagst, zum Beispiel, leider finde ich es ein bisschen nervig beim Roy Bianco Album, beim Mille Grazie Album, diese komischen Skits da drin, wo sie über irgendwie Erfrischungsgetränke reden und so, die habe ich einfach alle rausgehauen. Und das letzte Lied finde ich leider auch nicht gut. Also das ist leider, ist ein gutes Album, aber ist kein 10 von 10 Album. Ja, hatte ich mir auch aufgeschrieben, ob wir über 10 von 10 Alben reden sollen. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen was mit Vorbereitung. Können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Aber wir können mal die Leute fragen. Ja, ich hätte schon eins. Ob die uns sagen können, welches Album sie haben, wo sie sagen, das mache ich an, das lasse ich von Anfang bis Ende durchlaufen. Da höre ich auch nicht nur ein Lied, weil ich weiß, ein Lied ist gut oder so, sondern alle Lieder müssen gut sein. Ihr dürft keinen Zweck skippen oder keinen sagen, ja, das ist leider ein bisschen scheiße. Ich höre es mir zwar an, aber es ist wirklich nicht so gut. Ja, lasst uns wissen, was ihr da so, was ihr findet. Sehr gut. Schiebe ich gleich mal in die Musikkategorie. Wir haben schon lange kein Album mehr gehört. Ja, das stimmt. Kommt da nichts raus oder sind wir einfach nicht am Zahn der Zeit? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir haben ein Apache-Album verpasst. Ich glaube, das war gut. Ah, shit. Haben wir nicht schon mal eins gehört, doch, oder? Apache, nee. Nicht? Apache hat man nicht, nee. Ich habe gedacht, wir hätten das auch mal gehört. Naja, wir haben schon so viel gelabert. Wie viele Folge ist das? 121. Ja. Auch nicht gerade wenig. 1-2-1. 1-2-1. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, vorhin hatten wir es von Elektrikern. Ja. Und zwar habe ich eine These und ich will wissen, ob du die unterstützt. Gerade auch in deinem Berufsumfeld. Und zwar behaupte ich, dass man in 9 von 10 Fällen Elektriker am Aussehen erkennen kann. Jetzt muss ich kurz mal an meine ganzen Kollegen denken. Ja. Also, quasi, du siehst einen Mitarbeiter auf der Montagefläche rumlaufen und sagst dann, der ist Elektriker oder kein Elektriker. Und genau. Bei 9 von 10 Fällen liegst du richtig. Ich treffe immer. Würde ich glaube sogar auch so unterstreichen, dass das passen könnte. Vielleicht eher so 8 von 10, weil manche Leute könnten auch vercheckte Programmierer sein oder so. Aber die sind schon anders, sind schon ein eigener Schlag, Leute. Ja, das auf jeden Fall. Ja, gut, dass du da mitgehst. Genau, das wollte ich nur mal kurz wissen. Hast du Beobachtung gemacht? Habe ich eine Beobachtung gemacht. Schaut euch eure Elektriker an. Die haben alle irgendwas, irgendeine Macke. Sei es eine komische Frisur oder die reden komisch oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, wir sind da schon ein bisschen in so einer Bubble drin, weil ich glaube, so ganz viele Leute aus meinem Umfeld, die haben die arbeiten nicht irgendwo, wo sie irgendwie mit Elektrik oder Elektrikern in Berührung kommen. Die können dem Rat nicht folgen, einfach die Leute ja, nicht zu gucken. So auf der Straße, sind Sie Elektriker? Das ist aber wild, wenn man es mal auspackt. Nee, warum? Ja, Sie sehen komisch aus. Da fängst du aber eine. Ja. Gut. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Nice. Als vielleicht Abschluss. Ja, ich glaube, wir neigen uns dem Ende der Folge. Genau. Und zwar ist mir aufgefallen, ich hab leider, das ist leider schon das zweite Mal, dass ich meine Schwester outcallen muss. Aber was sie macht, sehe ich nur ab und zu zum Glück, weil es stört mich wirklich. Ist so ein bisschen, geht ein bisschen in die Richtung von dem in WhatsApp antworten, also dieses Zitat-Ding machen, obwohl man direkt danach am Schreiben ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Sehr gut. Merkt euch das, das ist auch nicht gut. Und zwar vor Satzzeichen, vor allem sowas wie Fragezeichen, Ausrufezeichen, Leerzeichen zu machen. Das sieht so ganz komisch aus. Nee, das warum? Also sie macht es nicht, sie macht es, glaube ich, häufiger, als es nicht zu machen. So. Oh, das stimmt. Ich habe gerade mal was geschrieben und dann Leerzeichen, Fragezeichen. Ja, und wenn der Satz weitergeht, dann muss er danach wieder Leerzeichen machen. Dann steht dieses Satzzeichen so herrenlos, einfach in der Mitte, so zwischen Wörtern. Das ist schon gut, wenn das rangerückt ans Wort ist, weil dann weiß man, das gehört eher zu dem dazu, wie zu dem anderen dazu. Also das andere wäre auch komplett falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, es geht bei allen Zeichen, aber bei Klammern und sowas, nee, das passt einfach nicht. Vielleicht ist da eine kleine Verwirrung da, weil bei Emojis macht man das ja. Ja. Das Emoji darf nicht am Wort klemmen, weil das sieht auch wieder scheiße aus. Und ich glaube, macht das sogar automatisch. Ich glaube, es macht danach auf jeden Fall automatisch ein Leerzeichen, wenn man ein Wort schreibt. Oder ich mache das immer rein, ich weiß gar nicht. Aber wichtig ist, Emojis ersetzen sogar Satzzeichen. Also ihr müsst, wenn ihr einen Satz schreibt, und ihr macht ein Emoji, um die Emotion zu unterstreichen und tut dann, danach weiterschreiben, müsst ihr nicht Punkt machen, weil das geht auch gar nicht. So ein Emoji und dann ein Punkt. Also es macht tatsächlich automatisch ein Leerzeichen zwischen Wort und Emoji. Sehr gut. Ja, vielleicht hört es ja meine Schwester und... Ja, lassen Sie das. Lassen Sie das bitte. Ich glaube sogar schon das dritte Mal. Achso, nee, das war wegen was anderes. Das mit dem Reply machen andere Leute viel häufiger. Deswegen, es macht Ziel auch nicht. Ja. So, Bubi, hast du noch was für uns? Nee, ich freue mich auf eine kleine Frage. Keine Frage. Vielleicht, ja doch, oh, komm. Jetzt, ich hab was wolltest du sagen, was freust du dich? Ja, nee, ich hab noch was. Okay. Kreisliga Update. Das ist unser Ding. So, ich kann mit Stolz verkünden, dass die Hinrunde der Kreisliga B Remsmoor-Kreis vorbei ist. Und ich jetzt Winterpause habe. Aha, wichtig. Ja, und jetzt sage ich dir die aktuelle Tabellenplatzierung unseres TSV Oberbrödens. Wir sind Zweiter, punktgleich mit dem Ersten mit 34 Punkte. Und somit steht unser Saisonziel, und zwar der Aufstieg, noch voll im Lot. Wo muss man mindestens sein, um aufzusteigen? Es zählt nur der erste Platz. Nur der erste. Ja, und auch nur der letzte steigt ab? Bei uns kann man nicht mehr absteigen. Okay, aber sonst wäre das so. In der Theorie nicht, nee. Okay. Aber dieses Jahr gibt es komischerweise keine Relegation. Das habe ich noch nicht ganz vercheckt. Weil jedes Jahr ist irgendwie was anders. Manchmal steigen zwei auf, manchmal drei, manchmal gibt es fünf Absteiger. Ja. Das macht alles keinen Sinn, was die da machen. Ja, theoretisch hätte ich ja sogar noch spielen müssen, glaube ich, letztes Wochenende. Habe ich gespielt. Hast du gespielt? Ja. Okay. Manche haben nicht gespielt, wegen den Witterungsverhältnissen. Ja. Aber waren das dann nicht schon die ersten Spiele wieder von der Rückrunde? Genau, das war das erste Spiel, was wir hatten. Ja. Also das Rückspiel. Wieso macht man nicht den Cut im Neujahr und macht dann das? Nicht. Weil gerade kommt es ja immer, oder es kommt halt zu schlechten Wetterverhältnissen. Es kann ja auch einfach nur pissen und dann ist der Rasen ja genauso am Arsch, wie wenn irgendwie Schnee liegt oder keine Ahnung. Ja, aber im Sommer ist es nicht so schlimm, sagt man. Im Sommer ist es nicht so schlimm. Wenn es pisst, spielt man halt trotzdem meistens. Außer es hat halt drei Tage durchgeschüttet und macht Rasenplatz. Ja, aber das meine ich ja. Man merkt ja, dass es so im November, Dezember dann einfach scheiße wird irgendwann mit Spielen. dann könnte man doch einfach den Cut machen und die letzten zwei Spiele sowieso einfach ins nächste Jahr verlegen. Ja, das Problem ist, da kommen dann halt irgendwann die Sommerferien. Ist schon streng getaktet, der Spielplan. Naja, auf jeden Fall. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg beim großen Aufstieg. Dankeschön. Dass wir es feiern können. Ja, das wäre super. Das wäre eine Fehde, ey. So eine Jubiläumsfolge direkt aus der Kabine. Während drumherum lauter Leute singen. Ich glaube, da habe ich keine Zeit für Podcast. Vielleicht bist du auch dann immer in der Lage, einen Podcast aufzunehmen. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Also so wie das Relegationsspiel vor 2 Jahren lief, bin ich beim Aufstieg auf jeden Fall nicht in der Lage. Hatte ich glaube nach einer halben Stunde 5 kleine Bier drin. Oh je, ja. Ja, auf was freust du dich? Auf das? Ich freue mich auf das und auf meinen Esstisch. Ah ja, der kommt jetzt. Hoffentlich kommt der bis zur nächsten Folge. Dann habt ihr wenigstens schon mal einen Tisch, wo ihr Schran hinstellt zum Sitzen und dann kommen irgendwann noch die Stühle. Nee, die kommen gleichzeitig. Habt ihr mittlerweile was zum Essen im Kühlschrank? Ja. Sehr gut. Das erste Essen, was wir gekocht haben, war Nudeln mit Pesto. Sehr gut. So also wieder Einstieg. Also was wir gekocht haben, was Maren gekocht hat, während ich irgendwas gewerkelt habe. Ja, ich muss sagen, seitdem ich so nicht mehr zu Hause wohne, habe ich schon auch ein bisschen das Kochen für mich entdeckt und es macht auch tatsächlich wirklich Spaß. Kann ich euch empfehlen. Trotzdem lasse ich mich an Weihnachten schön von meinen Eltern einladen und da gibt es immer das krasseste Essen vom ganzen Jahr. Freue ich mich drauf. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen mit der nächsten Folge. Wird ein bisschen schwierig. Fällt, glaube ich, in ein komisches Zeitfenster. Deswegen, wir bleiben bei den 2 Wochen. Da haben wir uns jetzt schon einstimmig dazu entschieden, dass das der wesentlich stressfreiere Ablauf oder ja Aufwand für uns bedeutet. Trotzdem wünschen wir euch eine schöne Zeit. Wir wünschen euch noch nicht schöne Weihnachten, weil dafür ist es zu früh. Und wir wünschen auch kein frohes neues Jahr. Kein frohes neues Jahr, dafür ist es auf jeden Fall zu früh. Kann man auch immer noch hinterher wünschen, glaube ich. Auf jeden Fall Weihnachten und Neujahr. Macht es euch gemütlich, hört ein paar schöne Weihnachtslieder, vielleicht sogar direkt die Empfehlung, dass ihr einen Ohrwurm habt über die Jahre. Ja, vielleicht kommt was, lasst euch überraschen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Macht's gut, ciao. Peace out, ciao. Thank you.